Die japanischen Organisationen für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk veranstalteten kürzlich die Protestaktionen und verurteilten dabei das südkoreanische Regime, das die gerechte Forderung der Weltöffentlichkeit ablehnt, die gruppenweise entführten DVRK-Bürgerinnen zurückzuschicken. Das japanische Komitee für die Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas, die japanisch-koreanische Austauschgesellschaft für Wissenschaft und Bildung, die Verbindungsgesellschaft der japanischen Frauen für die Solidarität mit den koreanischen Frauen und die Gruppe für die Untersuchung der Wahrheit der Entführung der Koreaner in der Präfektur Kanagawa richteten an die Botschaft und das Konsulat Südkoreas in Japan jeweils Protestschreiben.